A film is like a battleground. Love, hate, action, violence. One word, emotion. Und weil das so ist mit den Gefühlen, immerhin war ja auch Herr Kafka im Kino und hat geweint, mögen uns doch heute mal die geordneten Top-5-Strukturen Platz 1 gehörig, Platz 3 um die Platz 5 die Ohren fliegen. Nichts gegen die wunderbare Isabelle Huppert. Sehnsucht nach Paris. Auf ihrer Stadtflucht. Sie von Paris? Nein, ich bin aus der Normandie, auf dem Land. Wir haben dort viele Kühe. Nichts gegen den wunderbaren Benedict Cumberbatch als Computergenie Alan Turing bei der Enigma-Dechiffrierung. Ich löse gerne knifflige Aufgaben, Commander. Und Enigma ist die schwierigste Aufgabe der Welt. The Imitation Game von Morten Tyldum. Ja, auch nichts Grundsätzliches gegen, zurückhaltend hier mal formuliert, Sönke Wortmanns Pädagogen oder auch Elternbashing in Frau Müller muss weg. Immerhin. Platz 1. Ganz oben. Richtig weh tut es zugegeben, diesen Phönix aus der Schauspielerasche, diesen Michael Keaton in Alejandro Iñárritus Film, so kurz hier abzuhaken. Dafür kommt man fraglos in die Kinohölle, und zwar ohne Wenn und Aber. Platz 2. Birdman von Alejandro Iñárritu. Aber wenn man schon die Gelegenheit bekommt, vor einem Film auf den Boden zu kriechen, was als durchaus lustvoller Akt gemeint ist an dieser Stelle. Ein Werk, ein wenig auch ein Machwerk, das sich das philosophische, ästhetische, alltagspraktische, inhalationsmoralisch wie ethische Prinzip der Durchgeknalltheit auf die cinematografischen Fahnen geschrieben hat, dann, nun, ich sagte ja, die Ordnung geht flöten, auch die grammatikalische. Platz 4. Inherent Vice. Natürliche Mängel von Paul Thomas Anderson. Also? Credo von Andersons Thomas Pynchon-Verfilmung. Worum geht's hier eigentlich? Also, ich habe nichts verstanden im Film Inherent Vice, aber wie lustvoll war das. 1970, wir reden vom Jahr. Doc alias Larry Sportello alias Joaquin Phoenix in einer unfassbaren Vorstellung. Doc also ist ein klassisches Private Eye. Klassisch, weil Chandler, Bogart, Marlowe, Film Noir. Alles klar? 1970, das Jahr, es sind viele Substanzen im Umlauf, die inhaliert werden. Also, wo Marlowe den Whisky hatte, hat Doc Gras. Hippies. Und das wirkt sich aus. Hippies. Kurzum, Doc blickt nicht durch. Hippies. Nicht mal ansatzweise. Bist du das, Chester? Wobei es mir bei Paul Thomas Andersons Film Er glaubt, er halluziniert. Ich erwähnte das bereits, nicht wirklich anders ging. Hippies. Aber, naja, 1970, da hatten sie eben ihre Hochzeit, die Hippies. Du weißt, dass ich jetzt ein Büro habe? Das ist wie ein geregelter Job praktisch. Doc meint übrigens, dass er noch viel weniger verstehen würde von dem Verschwinden des neuen Freundes seiner alten Freundin mit Namen Mickey Wolfman, wenn er keine Substanzen inhalieren würde. Und der doppelte Konjunktiv hier könnte durchgehen als Verbeugung vor der Undurchschaubarkeit oder Unübersichtlichkeit oder strukturellen Unerzählbarkeit des Seins. Oder so, jedenfalls irgendwie. Ich habe Leuten hören, dass Mickey Wolfman gar nicht so verschwunden ist, wie wir alle glauben. Du meinst, er hat uns verlassen, aber er ist noch da? Was jetzt kommt, alle Achtung, ist ein wahrer Dschungel aus Verschwörungen, Entführungen, FBI-Intrigen, Morden, Unabwägbarkeiten und Irrsinn. So richtig schöne Thomas Pynchon-Paranoia. Das kam nicht an. Nochmal. Vegas, Wolfman? Eine FBI-Sache. Die wollen jemand anderen auf dem Strip, der kein Italiener ist. Klingelt's? So wie Howard Hughes, als er das Desert Inn gekauft hat. Howard Hughes war Italiener? Aber jetzt mal ganz knallhart gefragt. Wie verweist Paul Thomas Andersons wunderbare Thomas Pynchon-Verfilmung Inherent Vice in seinen abstrusen Verschachtelungen auf unsere Zeit, das Hier, das Jetzt? Ja, das ist so eine Frage. Eine gute, eine verständliche, eine nachvollziehbar, vollkommen berechtigte, ja. Könnten wir da vielleicht ein bisschen auf den Busch klopfen? Klar können wir. Tatsächlich? Was heißt das? Dass nach so einem Film wie Inherent Vice allein durch das Anschauen ein Rausch entsteht, der die Ordnung in Luft sich auflösen lässt. Also, wenn einem so viel Wunderbares wird beschert, One word, emotions. Das ist schon einen Kinobesuch wert. Ich würde dem ja alle Oscars geben, mindestens.